wieder. Du habt Rüdig ist Israel. Kehre wieder. Das verlorene wieder so. Und das Verirrte, und das Verirrte, und das Verirrte wiederbringen. Und das Verirrte, und das Verirrte, und das Verirrte wiederbringen. Schwachen warten, ich will des Schwachen warten, und was fett und stark ist, will ich behüten. Ich will des Schwachen warten. Was fett und stark ist, will ich behüten. Ich will ihr pflegen, wie es recht ist. Ich will ihr pflegen, wie es recht ist. Nichts das Heil verwehren.